Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Dresden, 18. Januar 1793. Ich habe dich in Verdacht, dass du bloß durch die Rückkehr der Zeit deiner letzten Anfälle dich zu Besorgnissen über deine Gesundheit verleiten lässest. Vielleicht gibt es medizinische Gründe, an solche Epochen zu glauben, aber ich kann mich nicht überzeugen, dass nicht tausend Umstände, deren Einfluss man kennt, die Wirksamkeit einer unbekannten Ursache, vor der man nur einen dunklen Begriff hat, überwiegen sollten. Warum soll eine Witterung, die dir im Dezember nicht schädlich gewesen ist, im Januar gefährlicher werden? Sind zwei Erfahrungen, dass du im Januar krank geworden bist, zu einem Schluss von Ursache und Wirkung hinreichend? Und willst du dich durch den Gedanken einer bloßen Möglichkeit im freien Genuss deines Lebens stören lassen? Auf deinen Kallias werde ich immer begieriger, du scheinst diesen Stoff in seinem weitesten Umfange bearbeiten zu wollen. Von Büchern über Kunst wüsste ich dir außer den genannten nur folgende etwa zu deinem Behuf vorzuschlagen, als Hogarth über die Schönheitslinie, Hagedorn Betrachtungen über Malerei, Dupont, Reflexion sur la peinture et la poésie, Lessings, Laocoon, Herders, Kritische Wälder, die neue französische Enzyklopädie, Reynolds, Vorlesungen in der englischen Akademie der Künste, die in Weißes Bibliothek der schönen Wissenschaften einzeln stehen, auch meines Wissens zusammengedruckt sind. D'Argenville, Leben der berühmtesten Maler. Vasari, Vie de Peintre, etc. Sandrartz, Akademie der Künste, die vorzüglichsten Reisen nach Italien als Lalande, Volkmann, Moritz. Kupfersammlungen nach Raphael und anderen würden dir sehr hoch zu stehen kommen. Raphaels Gemälde sind von Marc Antonio gestochen und diese Stiche werden sehr geschätzt. Besonders wichtig für deinen Zweck, deucht mich, wären die Raphaelschen Logen, aus denen die meisten Arabesken entlehnt sind. Hier zeigte er die Macht des feinsten Gefühls für schöne Formen unabhängig von einer denkbaren Idee. Er wusste das Auge dem Verstande zum Trotz zu ergötzen. Solltest du nicht in Weimar diese Logen zu studieren Gelegenheit haben? Für Architektur habe ich gar keine literarische Kenntnis. Von den vorzüglichsten Werken in Italien hat Piranesi treffliche Kupfer geliefert. Volpato ist ein neuerer, aber mir nicht so lieb als Piranesi. Des hiesigen Architekten Weinlegs Briefe über Italien könnten dir vielleicht interessant sein. Musea von alten Kunstwerken sind gewiss auf der Jenaschen Bibliothek und das Herakulanum findest du vielleicht in Weimar. Doch halte ich Gipsabgüsse und Abdrücke von Gemmen für brauchbarer als die selten getreuen Kupferstiche. Es ist schade, dass wir nicht hier beisammen sind, wo du so manchen Stoff zu Beobachtungen dieser Art fändest. Über Musik empfehle ich dir Rousseaus Diktionär. Suche die Artikel auf, die nicht das Detail der Kunst betreffen, und du wirst wenigstens Stoff zum weiteren Nachdenken finden. Was mir noch sonst von brauchbaren Büchern einfällt, werde ich dir schreiben. Ob ich auf Ostern nach Leipzig kommen werde, ist sehr zweifelhaft, da uns die Zerbster Tante besuchen will. Vor etlichen Tagen schrieb sie mir, dass der Onkel mir noch seinen besten Ring Ring seine Uhr und seinen Degen vermacht hat. Er war also wenigstens nicht unzufrieden mit mir, und dies bringt mich auf den Gedanken, dass er etwa mit ihr eine heimliche Verabredung meinetwegen getroffen hat, wovon ich mündlich erst hören werde. Doch rechne ich darauf nicht. Das Petzoldsche Manuskript über Magnetismus hast du noch nicht zurückgeschickt. Körner.